also Peplo, das geht nicht. Schau mal, was machen wir denn nur? Reimes, was sagst du da, Tom? Die vor 15 Tagen vornahm eine Pfändung von 3 gut angegrasen Ossen ist nichtig. Der Hüt bei der angesetzten Versteigerung dieser Ossen des Bauern Peplo ein Gebot auf sie Abgift. Die soll von Stund an nicht mehr Glied der Bauerschaft sein. Geächtet soll er sie. Niemand darf er melden. Keiner darf da ihm sprechen. Ich lebe allein, ich darf allein. Wer gegen einen von uns handelt, hat gegen uns alle handelt. Mit dieser Meinung ist der Hälfte Hand. Und wir sind uns alle einig. Jetzt geh los, Peplo. Geh hinten, Ruth, damit dich die Knechte vom Finanzamt nicht sehen und dir das Protokoll vorlesen. Ja, Reimers, gut. Aber was war, wenn sie die Ossen wegtrieben? Sie waren die Ossen nicht kriegen. Wie bist du sie hin? Mit Gewalt? Keine Gewalt. Nie Gewalt gegen diesen Staat und seinen Apparat. Ich will was anderes. Und das Geld für deine Ossen ist dir sicher. Morgen wissen alle Buren im Land, wie man in Granzow mit dem Finanzamt fahrig wird. Komm. Zehn Minuten warten wir noch hier, dann gehen Sie rein und sagen, es fängt an. Bürgermeister Gareis, ich möchte Ihren Chef sprechen, Fräulein. Nicht da? Wo ist er denn? Dann holen Sie ihn aus der Setzerei. Nein, nicht zurückrufen, ich warte hier. Der 2,5 Zentner Mann, der dicke, rote Gareis, ein bulliger, athletischer Klotz, fegt sein schweißnasses Taschentuch wütend vom Schreibtisch. Wieder so ein kleinlicher, elender Mist. Und mit wem er sich alles herumbalgen muss, Gott sei Dank kaum mit den Kommunisten. In Altholm hat Thälmann wenig Getreue. Ihr stänkerndes Piepsen überhört Gareis einfach. Hier ist nicht Berlin oder Chemnitz oder Kiel oder Hamburg. Hier ist dickes Pommern, Bauernland. Die Rechten sind es, die Deutschnationalen, die Bauernverbände, das Kleingewerbe. Längst hängen bei Wahlen Hakenkreuzfahnen aus den Fenstern. Aber damit wird er auch fertig. Er ist immer fertig geworden, der dicke, rote Gareis. Tag, Herr Schabbelt, hören Sie mal, mein Bester. Ihnen liegt doch daran, dass die Stadtverwaltung auch in ihrer Chronik inseriert, nicht wahr? Naja, dann empfehle ich Ihnen irgendwelches dummes Zeug, Klatsch, sagen wir mal beispielsweise über Polizeimeister Kalene und mich, nicht in Ihre Setzerei zu geben. Was? Ach, nun tun Sie doch nicht so ahnungslos. Ich rede ja nur so im Allgemeinen. Herr Schabbelt, Pressefreiheit, da komme ich Ihnen mit dem Pressegesetz. Dann können Sie Ihren Redakteur Stuff eine Zeit lang zum Sitzredakteur machen. Schönen Tag noch. Ein Zirkus. Dagegen ist der Monte. Er erhebt sich ächzend. Er kann nicht ahnen, was sich ein paar Kilometer von hier im Dorf Gramzow zusammenbraut, was sich in ein paar Tagen vor seinem Fenster abspielen wird, das Blut fließen wird. Ein Zirkus, denkt er, und geht hinaus.